einer junger Mann kommt, der fühlt, worauf's ankommt. Weiß er, was er tut, weiß er, was er tut. Und will er probieren, dein Herz zu verführen. Weiß er, was er tut, weiß er, was er tut. Schließlich möchte jede Frau, dass einer käme, der sie ohne Zögern in die Arme nehme. Wenn ein junger Mann kommt, der fühlt, worauf's ankommt. Weiß er, was er tut, weiß er, was er tut. Manche Menschen gehen an ihrem Glück vorbei, gerade dann finden sie nicht das rechte Wort. Schleichen wie die Katze um den heißen Brei, bis zum Schluss einer kommt und nimmt's ihnen fort. Will man das Glück erlangen, darf man nicht schüchtern sein. Und hast du's endlich gefangen, sperrst du's am sichersten ein. Jede Frau, dass einer käme, der sie ohne Zögern in die Arme nehme. Wenn ein junger Mann kommt, der fühlt, worauf's ankommt, muss er wissen, was er tut, muss er wissen, was er tut. Muss er wirklich wissen, was er tut, sonst kann man ihm nicht helfen.